Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hi. Guten Abend. Bin ein bisschen krank, höre ich erstmal zu. Warum kältet? Ein klein wenig. Guten Abend. Abend. So, also Daniel weiß ich nicht, ob er kommt. Ist sie ebenfalls nicht. Die habe ich nicht erreicht. Chrissy wollte kommen. Okay. Steffi hat gesagt, dass sie kommt. Auch die Piraten schon ein Viertelstündchen. Ich glaube, wir knacken gerade Zuhörerrekorde. Na, so viele sind es dann auch gar nicht. Knapp 100. Naja, wenn du es prozentual siehst von allen, die jetzt momentan auf Mumble sind, dann ist es viel. Da kommt die Chrissy. Hallo. Hi. Hi. Warten wir noch auf Steffi? Ja, die hatte gesagt, dass sie kommen würde. Okay. Hallo Steffi. Wunderbar, das ist ja vollständig. Hallo Steffi. Hallo zusammen. Hallo. Guten Abend. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an, weil ich weiß nicht, ob jemand von Daniel eine Rückmeldung bekommen hat. Nee, ich habe keine Rückmeldung gekriegt. Okay. Ja, also Hintergrund dessen, warum wir heute hier zusammensitzen, ist die Einladung zur Aufstellungsversammlung für in meiner Tagen in 4 Wochen. Ich habe diese Einladungen gestern versandt und einige der Einladungen sind nach 24 Uhr bei verschiedenen Piraten angekommen, worauf die Diskussion entbrannt ist, ob die Einladungsfrist gewahrt worden ist oder nicht. Dazu möchte ich erstmal folgende Sachen festhalten aus meiner Sicht. Diese Einladungen sind wahrscheinlich bis zu 2 Stunden später eingetroffen. Der Hintergrund ist, dass ich bei mir am Router, über den die Einladung rausging, einen Ausfall hatte. Der ist für 2 Stunden ausgestiegen und damit hatte ich keine Internetverbindung mehr und konnte somit auch keine E-Mails nach draußen leiten. Das ist eine ziemlich unglückliche Sache. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass keinem Piraten dadurch ein nennenswerter Schaden entstanden ist, sodass er sich durch diese mangelnde Information, also es trifft auch nur ein Teil der Mitglieder, durch diese mangelnde Information von 2 Stunden um die Möglichkeit gebracht sieht, an der Versammlung in meiner Tagen teilzunehmen. Das ist erstmal eine Sache. Dann wurde besprochen, ob denn eine Frist verletzt worden sei. Ich bezweifle das, weil ich glaube, dass hier keine Frist gilt. Das Wahlgesetz, also erstmal das Parteiengesetz, sagt, dass halt Wahlen zur Volksvertretung, also die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zur Volksvertretung in geheimer Abstimmung erfolgen muss und die Aufstellung Wahlgesetze und die Satzung der Parteien regeln. Das Bundeswahlgesetz, was jetzt hier für uns Anwendung findet, regelt in Paragraph 27, wer Landeslisten aufstellen darf und wie genau das geregelt sein muss und verweist dort auf Paragraph 21 Absatz 1 des Wahlgesetzes und dort steht drin, Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers in einem ist eine Versammlung, die im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Parteien. Das ist jetzt anzuwenden auf Landeslisten entsprechend. Demzufolge ist die Mitgliederversammlung daraus bestehend aus den Mitgliedern der in diesem Kreis, das ist jetzt Nordrhein-Westfalen, stimmberechtigten Mitglieder. Und damit haben wir schon den Casus Knactus angetroffen. Das ist nämlich, dass wir Mitglieder außerhalb des Landesverbandes haben, die ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Und diese können nicht auf Parteitagen stimmberechtigt sein, weil sie halt keine Mitglieder des Landesverbands Nordrhein-Westfalen sind. Ebenfalls hätten auf einem Landesparteitag Mitglieder das Stimmrecht, die minderjährig sind oder die Ausländer sind oder die aus sonstigen Gründen vielleicht die Wählbarkeit für den Bundestag nicht innehaben, weil sie vielleicht weniger als 3 Monate ihren Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen oder ähnlich. Aus diesem Grund ist Paragraph 7 Absatz 2 unserer Satzung, der da sagt, dass die Aufstellung von Landeslisten zu Europa-, Bundestags- sowie Landtagswahlen im Rahmen eines Landesparteitags stattzufinden hat, für mich Makulatur, weil er gegen das Gesetz verstößt, in dem Fall gegen das Bundeswahlgesetz. Und zwar genauer auch, wenn man darauf schaut, was die Bundessatzung in § 4 Absatz 4 Satz 2 sagt. Da wird nämlich geregelt, wer auf Parteitagen das Stimmrecht ausüben kann. Und die Ausübung des Stimmrechts kann nur ausüben, wer halt auch 3 Monate mit den Mitgliedsbeiträgen nicht im Rückstand ist. Auch das ist eine Einschränkung bezüglich des Stimmrechts auf Aufstellungsversammlung. Und insofern kann der Charakter dieser Aufstellungsversammlung in meiner Tagen nicht der Charakter eines Landesparteitags sein. Da wir aber in der Landessatzung keine Regelung dazu haben, wie die Fristen bei nicht Landesparteitagen, sondern bei Aufstellungsversammlungen sind, ist somit auch dieser Punkt in der Satzung halt auch nicht geregelt. Insofern glaube ich auch, dass auch hier kein Verstoß gegen die Frist. Noch eine weitere Sache. Ich werde jetzt hier im Vorstand hoffentlich diskutieren, dass wir versuchen, eine Feststellungsklage zu machen vor dem Landesschiedsgericht, ob diese Argumentation, die ich gerade genannt habe, Bestand hat, um halt auch schon vorbeugend vor dem Aufstellungsparteitag die Möglichkeiten eines Einspruchs gegen die Versammlung und die Einladung zur Versammlung abzuwenden. Das waren genug Worte von mir. Ich habe eben mal mit dem Thomas Gaul telefoniert. Das ist Mitglied des Landesvorstands aus Niedersachsen. Der hat mir zu dem Thema eine Mail geschickt. Deren Wortlaut würde ich jetzt gerne mal eben ins Protokoll reinpacken. Es geht also im Grunde genommen genau um dasselbe, was Alex auch gesagt hat. Die Aufstellungsversammlung ist kein Landesparteitag. Und ich kopiere das mal eben ein unter Claudia Sext. So, für alle, die nicht im Pad sind, kann ich es eben mal vorlesen. Aus der NRW-Satzung, § 7, Bewerberaufstellung für die Wahlen zur Volksvertretung. Absatz 1. Für die Aufstellung der Bewerber zur Wahlen zur Volksvertretung gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und der Bundessatzung. Bewerber müssen Mitglied im Landesverband sein. Absatz 2. Die Aufstellung von Landeslisten zu Europa-Bundestags- sowie Landestagswahlen finden im Rahmen eines Landesparteitags statt. Damit ist die Aufstellungsversammlung geregelt. Im Rahmen ist aber so nicht zulässig, da die Schnittmenge Aufstellungsversammlung und Landesparteitag ungleich ist. Aufstellungsversammlung gleich Mitglieder, die ihren Wohnsitz hier in NRW haben. Mitgliederversammlung, Mitglieder des Landesverbandes NRW, unabhängig davon, wo diese wohnen. Damit ist die Einladung insofern fehlerhaft, da die Aufstellungsversammlung falsch benannt ist. Das lässt sich korrigieren. Die Aufstellungsversammlung ist auch nach der Satzung nicht an Fristen gebunden, so in meiner Lesart. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und da ist nichts wirklich geregelt. Somit muss eine angemessene Frist bei der Einladung eingehalten sein und das ist mit der Einladung wohl gewährleistet. Den Versandkreis sollte man nochmal überprüfen, das haben wir, glaube ich, gemacht. Gut, gibt es weitere Vorstandsmitglieder, die sich hierzu äußern möchten? Ja, grundsätzlich sehe ich das ganz genauso. Gibt aus meiner Lesart keine definierte Frist, so dass wir müssen uns nicht an die Fristen für Landesparteitag binden, weil es ist kein Landesparteitag, sondern eine Aufstellungsversammlung. Und B ist, selbst wenn da diese Frist gelten würde, sie durch den technischen Fehler nicht problematisch. Die Einladungen sind rausgegangen, dass sie um ein paar Stunden zu spät bei manchen Mitgliedern angekommen sind, ist nicht aus meiner Sicht nicht relevant. Aber ich würde genauso wie Alex unterstützen, dass wir das beim Landesschiedsgericht prüfen lassen, so dass wir dann auf der sicheren Seite sind und nicht im Nachgang irgendwelche Klagen und in dem Sinne öffentlich problematische Themen haben, so dass nach der Aufstellungsversammlung auch alle, die dort gewählt worden sind, sicher sind, dass es nicht noch Änderungen geben muss. Also nach meinem Verständnis muss ein Geschädigter klagen, sonst funktioniert das nicht. Ich habe mitbekommen, dass der Dietmar Schulz wohl die Einladung zu spät bekommen hat. Das wäre so ein Aspirant, dem ich dann zutrauen würde, auch da eine Feststellungsklage einzureichen. Also ich habe meine auch 2 Minuten nach Mitternacht oder was gekriegt. Wenn es da dran hakt, kann ich das auch gerne machen. Gibt es denn irgendwie keine andere Möglichkeit, als dagegen zu klagen? Also ich finde, wir müssen das unbedingt klären und ich finde es auch echt ziemlich scheiße, wie das gelaufen ist. Und wenn wir das nicht geklärt haben, dann finde ich das halt sehr zweifelhaft. Also es ist mir alles zu viel. Ich glaube, ich meine zu lesen und jemand hat geschrieben, der glaubt, dass er gelesen hat. Also das ist nicht gut. Ich möchte dazu auch noch was sagen. Und zwar habe ich im Parteiengesetz ebenfalls nochmal nachgelesen, um mal der Definition eines Landesparteitags auf den Grund zu gehen. Da ist nicht vorgesehen, dass da eine Landesliste zusammengestellt wird. Die Aufgaben eines LPTs sind ganz klar definiert in der Bestimmung einer Satzung, in der Wahl eines Vorstandes, eines Schiedsgerichtes und nichts weiter. Eine Aufstellungsversammlung hat nicht auf einem Parteitag stattzufinden. Insofern gilt die Frist in unserer Satzung auch nicht. Gibt es qualifizierte Gegenmeinungen, also nicht im Sinne von, ihr seid alle doof, aus dem Zuhörerraum? Also ich habe eben nochmal kurz telefoniert dazu in dieser Angelegenheit. Ich weiß nicht, habe noch nicht geschaut, wer gerade im Zuhörerraum da ist. Ob der Udo Vetter, der ist schon da, wenn er mag, würde ich mich freuen, dass er mal kurz hochkommt und mal erzählt, wie das in Niedersachsen so war. Die hatten ja auch ein, zwei Probleme und wie seine Rechtsauffassung dazu ist. Magst du kurz hochkommen, Udo? Hallo, Daniel. Das ist noch taub drum. So, bin ich hörbar jetzt? Ja, wir hören dich. Ah, prima, das ist immer toll. Also ich sehe das ähnlich, wie das schon gerade dargestellt worden ist, dass unsere Satzung in dem Punkt, dass sie das mit einem Landesparteitag in Verbindung bringt, eigentlich grundsätzlich falsch ist. Also man darf wohl nicht davon ausgehen, dass die Aufstellungsversammlung identisch mit einem Landesparteitag ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also die Satzung scheint in dem Punkt unrichtig zu sein und daraus resultiert jetzt das Problem mit der Ladungsfrist, denn auch meine Vorredner haben es aus meiner Sicht schon richtig dargestellt, dass es keine abschließende Frist für Aufstellungsversammlungen gibt. Jetzt, ohne das alles wieder zu holen zu wollen, es ist so, dass die ganze Thematik ja auch in Niedersachsen, wo ich auch, sagen wir mal, jetzt beratend beteiligt gewesen bin, neben anderen Juristen aus unserem Landesverband und anderen Verbänden, dass es ganz eindeutig ist, dass eben feste Fristen aus der Landessatzung, die sich auf Landesparteitage beziehen, nicht einfach übertragen werden können, sondern da ist es eher so, dass die Bundessatzung und die Vorschriften der Landesparteigesetze, die ja schon erwähnt worden sind, Vorrang haben. Und daraus ergeben sich keine starren Fristen. Das entspricht übrigens auch der Handhabung in allen anderen Parteien. Und es ist auch von uns in Niedersachsen so gemacht worden, dass es zum Beispiel eine 2-Wochen-Frist nicht, eine 4-Wochen-Frist eben nicht gültig ist und auch nicht einzuhalten ist. Was man zum Beispiel sehr schön daran sieht, dass die Niedersachsen ja an einem Abend nicht fertig, am 2 Abenden nicht fertig geworden sind und dann 2 Wochen später für diesen Termin neu eingeladen hatten, sodass eine 4-Wochen-Frist aus niedersächsischer Sicht ja schon gar nicht einzuhalten gewesen ist, weil zwischen der Vertagung und der weiteren Aufstellungsversammlung ja nur 2 Wochen lagen. Dennoch ist der Wahlvorschlag dort, obwohl theoretisch ja diese 4-Wochen-Frist unterschritten worden wäre, wenn man jetzt mal unsere Vorschriften zugrunde legt, ganz eindeutig durchgewinkt worden von der Landeswahlleitung. Also wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, um das zusammenzufassen, dass eine Frist definitiv nicht eingehalten worden ist und deswegen der Termin zur Aufstellungsversammlung nicht haltbar ist. Probleme macht das natürlich, weil es diskutiert werden kann, ob es diese Frist gab, aber es spricht im Moment aus meiner Sicht alles dafür, dass diese Frist nicht lebensnotwendig ist, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja die Fristüberschreitung auch marginal wäre ohnehin und ja offensichtlich auch die Versendung, die Probleme bei der Versendung auf einem technischen Fehler beruhten, wobei dann die Frage letztendlich auch wäre, ob diese Sendungen vor Mitternacht raus sind oder nicht. Also ich denke, die Welt muss jetzt deswegen nicht zusammenbrechen. Einfacher wird es dadurch nicht, aber es ist definitiv nicht so, um das zusammenzufassen, dass man sagen kann, jetzt ist hier eine Frist nicht eingehalten worden und deswegen kann die Aufstellungsversammlung zum vorgesehenen Termin definitiv aus juristischen Gründen nicht stattfinden. Hier schreibt jemand eben im Chat, dass jemand, wenn er muss erstmal nachweisen, ob ihm ein Nachteil entstanden ist. Ist das richtig? Ja, das ist der Kern der Sache. Wir reden auf 2 Ebenen. Einmal, ob es formale Fristen gibt, die einfach nicht, die eingehalten werden müssen, was hier aus meiner Sicht definitiv nicht der Fall ist. Und selbst wenn man mal unterstellt, dass gewisse Formalien verletzt worden sein könnten, käme dazu immer noch so eine Art notwendige Beschwer, dass man also wirklich sagen kann, okay, ich bin dann um Mitternacht in Urlaub geflogen und habe dann 4 Wochen meine Mails nicht mehr gelesen. Das erscheint aufgrund dieser kurzen Zeitabstände zwischen Versendung und tatsächliche Ankunft, wo ja dann dummerweise nur eine Datumsgrenze dazwischen kam, relativ unwahrscheinlich, dass jemand sich darauf berufen kann. Also es gibt eigentlich kein unüberwindliches Problem auf 2 Ebenen. Wir sind also sozusagen wahrscheinlich relativ doppelt abgesichert. Danke, Udo, das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Ja, gerne, kein Thema. Hast du denn noch einen Vorschlag bezüglich des Schiedsgerichtes? Sollten wir das unternehmen oder wie würdest du das beurteilen? Also die Problematik von Feststellungsklagen ist ja, dass ich glaube, das Schiedsgericht Schwierigkeiten hätte, eine Feststellungsklage des Landesvorstandes zu akzeptieren, weil das Schiedsgericht ja nicht dafür da ist, sag ich mal, mögliche Fehler, die geschehen sein könnten, vorab zu legitimieren oder nachträglich zu legitimieren. Also da glaube ich, würde man das Risiko laufen, dass das Landesschiedsgericht sagt, so eine Klage ist unzulässig. Wenn dagegen allerdings möglicherweise ein Parteimitglied so eine Klage einreicht, wären zum Beispiel zumindest die Aussichten, dass das Landesschiedsgericht sich der Sache vorab kurzfristig annimmt, größer, weil ja da jedes Mitglied auch zum Beispiel die Möglichkeit hätte, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, und man würde daran sehen am Ergebnis, ob das Landesschiedsgericht ein Problem sieht oder nicht, weil es ja dann entweder so eine Verfügung wahrscheinlich erlässt oder eben nicht. Also um das auf den Punkt zu bringen, ich würde dann eher dafür plädieren, dass es ein Mitglied gibt oder sich findet, ob jetzt freiwillig, natürlich alles freiwillig, aber ein Mitglied, das sich wirklich beschwert fühlt durch so eine Fristverletzung, oder ein Mitglied, das sagt, okay, ich will da auf Nummer sicher gehen und mache das eben beim Landesschiedsgericht geltend. Das, was ich eben vorgeschlagen habe. Ja, das ist im Kern richtig. Es wäre nur aus meiner Sicht halt besser, wenn der Vorstand nicht selber eine Feststellungsklage einreicht, weil ich fürchte, dass das Schiedsgericht die für unzulässig halten würde. Mal was anderes. Wir reden hier wirklich nur über einen technischen Fehler. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Alex wollte die Mails raus. Es sind Mails vor 12 angekommen. Dann ist das Scheißding halt abgeraubt, ja? Mal ganz im Ernst. Wer jetzt anfängt, darüber nachzudenken, weil er ein paar Minuten später diese Einladung bekommen hat und darüber nachdenkt, deswegen da zu klagen, da fehlt mir einfach jegliches Verständnis. Ich hatte immer geglaubt, wir sind zusammen in dieser Partei, um zusammen in den Bundestag zu ziehen und nicht, um uns jetzt hier die Köpfe heiß zu reden und darüber Gedanken machen zu müssen, ob irgendein Querkopf eventuell vielleicht klagen kann. Das geht nicht gegen jetzt den hier sitzenden Vorstand. Ich frage mich einfach nur in die Runde, muss sowas sein? Sind wir nicht mittlerweile alle groß genug und sollten wir nicht an einem Ziel arbeiten, anstatt jetzt wieder uns Gedanken machen zu müssen und diesen Shitstorm da zu haben, dass da die Mail ein paar Minuten, meinetwegen auch 2 Stunden später rausgegangen ist. Also ich habe echt langsam kein Verständnis mehr dafür. Heute sitzt 2 Stunden, morgen 3 Stunden und in einem Monat sitzt 2 Tage. Wo willst du da die Grenze setzen? Ja, Goxi, und irgendwann kriegst du auch keine Mail mehr. Ja, und dann, was dann? Goxi, sorry, aber ich hatte wirklich geglaubt, ja, dass wir an diesem Thema, an diesem Ziel zusammenarbeiten. Jetzt nicht wir beide, sondern wir alle. Und irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir nur noch eine Partei aus Leuten sind, die einfach Fehler der anderen suchen. Das sind halt Leute, die bewegen sich. Alex bewegt sich. Man macht Fehler, wenn man sich bewegt. Das ist einfach so. Anstatt das jetzt zu sagen, okay, scheiße gelaufen, wir kriegen die Wahl trotzdem hin. Nein, geht wieder ein riesen Shitstorm los. Entschuldigung, dazu möchte ich was sagen. Und zwar genau zu diesem Thema. Ne? Es ist klar, dass technische Probleme passieren können. Es ist klar, dass jede Menge Fehler passieren können und dass es auch an sich nichts Schlimmes. Aber es gab ja eigentlich keinen Grund, diese Einladung nicht bereits vor 1 oder 2 oder 3 rauszuschicken. Und es ist auch völlig klar, dass diese Diskussion losbricht, völlig sonnenklar, dass diese Diskussion losbricht, sobald so ein Fehler in der Situation passiert. Und ich bin ja nun Neupiraten, erst seit März dabei, aber ich habe heute schon mitgekriegt, das war wohl nicht das erste Mal, dass sowas grundsätzlich in der Geschichte des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen passiert ist. Zum einen war es kein Fehler und zum zweiten war es aus unserer Sicht von vornherein irrelevant, der Termin, und dementsprechend weiß ich nicht, worüber wir diskutieren. Darf ich dazu mal kurz nachfragen? Jo. Wenn der Termin wirklich irrelevant war, was ich prinzipiell ja durchaus glauben würde, warum ist das dann gestern Nacht rausgegangen? Termin war, an dem ich auch die Termine für die Aufstellungsversammlung für die Kreiswahlvorschläge verschickt habe. Gott, das war kein Satz. Egal, auf jeden Fall habe ich gestern auch die Posteinladung fertig gemacht, 200 Stück von Leuten, die keine E-Mail-Adresse beim Landesverband angegeben haben und die auch in Nordrhein-Westfalen wohnen und keine E-Mail-Adresse gegenüber der Bundespartei angegeben haben, und die Einladung geschickt habe für die Kreiswahl-Aufstellungsversammlung. Also bitte nimm's mir nicht übel, ich frage nur zum Verständnis nach. Also es ist also zufällig gestern, obwohl ihr alle davon ausgegangen seid, dass es keine 4-Wochen-Frist gibt, sondern einfach gar keine Frist. Also Zufall. Also in Anlehnung an das, was die Leute normalerweise gewohnt sind, nämlich 4 Wochen, haben wir diese Einladung auch ausgesprochen. Ja, ich möchte da noch was zu sagen. Gestern ging ja schon im Laufe des Tages eine große Diskussion auf den Mailinglisten rund und daraufhin wurde ich auch angerufen, was denn mit den Einladungen wäre, ob die denn jetzt heute noch rausgehen oder nicht. Und da hatte ich dann auch noch mit dem Alex gesprochen, was denn jetzt in welcher Reihenfolge Priorität hat. Und da sind wir beide davor blieben, okay, wir gucken, dass wir beide Sachen dann heute, also gestern, rausschicken, damit diese Diskussion nicht erst losgeht. Darf ich noch eine Frage an den Udo Vetter stellen, bitte? Von mir aus gern. Ich habe die Einladung um 1 Uhr 17 bekommen. Mir ist das völlig schnurfiep egal. Die hätte auch heute früh kommen können. Ich werde den Teufel tun, da irgendwie, irgendwas ist mir egal. Ich wusste es vorher, ich weiß es jetzt, die Einladung ist kam. Aber der Punkt ist doch, anfechten würde ja nicht jemand, der sagt, hey Leute, ich habe die Einladung 10 Minuten oder 10 Stunden zu spät bekommen, sondern anfechten würde, wenn, und darum geht es ja nur, das auszuschließen, möglich, so gut es geht im Vorfeld, derjenige, der sagt, hey Leute, ich habe meinen Rechner um 12 Uhr ausgemacht. Ich konnte ja ab dem Zeitpunkt davon ausgehen, dass diese Veranstaltung nicht stattfinden kann, weil keine Fristrechte der Einladung gekommen ist. Also die Frage ist, sehe ich das richtig? Also ich kann da immer noch eine Frage draus machen, wenn es nicht so rüberkam. Also die Frage, ob man das jetzt vom Landesschiedsgericht klären lässt, hängt ja von drei Faktoren ab. Diese Frage, ob der Landesvorstand jetzt sagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher und wir machen einen Antrag ans Landesschiedsgericht und das soll jetzt entscheiden, ob das wirksam war. Da habe ich ein bisschen Zweifel drüber, ob das so geht, weil eben ein Rechtsschutzbedürfnis nicht da ist. Wenn jetzt, dann gibt es die andere Möglichkeit, ich will das gerne nochmal sagen, dass ein Mitglied, sei es jetzt, weil es wirklich sauer ist und das da ein Problem mit hat, was wir alle nicht sehen, das Problem, aber wir wissen zum Beispiel aus Niedersachsen, dass es immer Mitglieder gibt, die auch formaljuristische Dinge aufgreifen und die ausschlachten bis zum geht nicht mehr, dass ein Mitglied eben vor der Aufstellungsversammlung versucht, eine Regelung herbeizuführen durch das Landesschiedsgericht. Im schlimmsten Fall wäre es eben auch möglich, das vielleicht danach zu machen, wenn sich jemand dann auf so einen theoretischen, aus unserer Sicht aber nicht gegebenen Fehler beruft, dann hat man halt immer das Risiko, dass sowas anfechtbar sein kann, obwohl ich nach wie vor dabei bleibe, dass es eben keine Aussicht auf Erfolg hätte in der jetzigen Situation. Also man muss da jetzt niemanden zwingen, zum Landesschiedsgericht zu gehen, aber theoretisch besteht natürlich sowohl vorher als auch nachher die Möglichkeit. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und das war ja auch vom Vorstand so angedacht, dass der Vorstand irgendwie das initiiert, dass man es vielleicht vorher klärt, weil im schlimmsten Fall weiß man dann vorher, dass das Landesschiedsgericht es anders sieht und man kann die Konsequenzen draus ziehen und hat die Aufstellungsversammlung nicht vielleicht komplett hinter sich und muss dann nochmal neu ran. Aber das ist natürlich eine Geschichte, das muss gegebenenfalls der Vorstand und jedes Mitglied, das eben antragsberechtigt ist, gegebenenfalls entscheiden. Am besten wäre es natürlich, was das Vorstandsmitglied gerade gesagt hat, wenn man sagt, okay, wenn man eben zu dem übereinstimmenden Ergebnis kommt, dass hier diese Frist nicht relevant ist. Und das ist dabei bleibe ich auch meine vorläufige juristische Einschätzung, dass diese Frist so nicht gilt und deswegen auch keine Frist versäumt wurde. Aber das sind ja zwei Fragen. Also ich hätte auch dazu noch eine Frage, ob diese Frist nicht doch gilt. Aber die Frage war ja im Kern, wir können ja nicht hypothetisch den Fall konstruieren, dass jemand vor das Schiedsgericht sieht und sagt, hey Leute, ich habe die Einladung zu spät bekommen. Wie ist das? Ist die Einladung gültig? Unter der Voraussetzung, es gibt eine Frist. Der Fall, und sorry, wir sind ja wahrscheinlich alle im Zuhörerraum hier einig, wir wollen alle diese Aufstellungsversammlung durchziehen. Keiner hat irgendwie Stress, alle haben die Einladung gekriegt und alle, die hier sitzen, wussten sowieso schon 3 Wochen vorher. Das ist ja gar nicht das Problem. Problem ist ja der hypothetische, aber denkbare Fall, dass unter 3.500 oder 3.000 zahlenden Mitgliedern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sagen wir mal, nicht so gutwillige sind, die einfach Stress machen wollen, die sagen, hey Leute, ich habe hier bis 4 Wochen vor dem hypothetischen Termin, von dem ich ja sogar gehört hatte, gewartet, da kam keine Einladung, dann habe ich meine E-Mails nicht mehr angeguckt, Rechner ausgeschaltet, Urlaub hin oder her, ich weiß davon nichts. Und jetzt bin ich sauer, weil ich nicht da sein konnte, weil ich ja diese Einladung nicht gekriegt habe. Das ist ja der Fall. Und diejenigen, die so ticken und denken, würden ja keinesfalls mit diesem hypothetischen Argument fragen, wie wäre denn diese Lösung? Also die würden das ja nicht vor Gericht vorher klären. Ja, und da möchte ich mich anschließen, da die ganze AV Pampa ja sowieso schon unter einem nicht allzu schönen Stern steht, glaube ich, dass es genügend Menschen gibt, die da gerne was anfechten würden. Ich sag das dazu, ich werde das nicht sein, ja. Ihr könnt mich aus der Partei werfen, wenn ich das dann doch tue, ja. Das ist nicht der Punkt, ja. Es geht darum, wir sollten uns hier, so gut es geht, heute so viel Sicherheit verschaffen oder uns überlegen, was zu tun ist, damit diese Sicherheit besteht, dass es nicht zu einer wirklich dann beschissenen, in der Öffentlichkeit ganz, ganz schlecht wirkenden Anfechtung kommt, von der dann hinterher alle sagen, ja, das hättet ihr euch doch vorher überlegen können. Und dazu nochmal bitte, pardon, wenn ich länger rede, die Frage, ja, Udo, du hast jetzt argumentiert, das ist kein LPT, kann alles sein. Nur, wir nennen es LPT, alle, die davon ausgehen, ausgehen, dass die Satzung gültig ist. Die keine Juristen sind, halten für ein LPT. Das wurde sogar von Juristen hier im Chat, pardon, in der Mailingliste, nämlich von, ich komme gerade nicht auf den Namen, aus dem Landtag, so vertreten. Also da gibt es dann andere Ansichten. Der hat gesagt, ganz klar, das ist ein LPT, sonst nichts. So, und jetzt zu argumentieren, ja, das, was in der Satzung steht, ist nicht gültig. Deshalb gibt es nicht die 4-Wochen-Frist. Und dann daraus noch zu folgern, deshalb gibt es ja gar keine Frist. Ich würde ja dann sagen, da gilt dann eher naheliegenderweise Analogie, wenn ihr meint, ihr Partei XY für eure LPTs eine 4-Wochen-Frist für wichtig zu halten, wieso seid ihr dann, dass es keine Frist gibt und wenn eine dann nicht eben so diese 4-Wochen-Frist für eine ganz besonders wichtige Veranstaltung, wo ja durchaus die Leute sagen, da will ich aber mitreden. Also das hätte ich immer noch für erklärungsbedürftig, ob da keine Frist gilt. Und wenn eine gilt, warum nicht dann die 4-Wochen-Frist? Darf ich einmal was dazu sagen? Udo, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war doch der Gedanke jetzt, jemand, der halt nach Mitternacht die Einladung bekommen hat, dass der auf freiwilliger Basis sozusagen einmal Einspruch beim Landesschiedsgericht einlegt. Ja, angedacht war, dass zum Beispiel der Landesvorstand, das war ja das Stichwort, das vom Landesvorstand in den Raum geworfen worden ist, dass der Landesvorstand eine Feststellklage macht, also selbst sozusagen in die Initiative geht und sagt, wir haben hier ein theoretisches Problem, wir sehen das und wir wollen vorher das Landesschiedsgericht als Vorstand fragen, ob das wirklich ein Problem ist oder ob das Landesschiedsgericht auch meint, dass diese Frist jetzt nicht so zu verstehen ist, wie sie jetzt möglicherweise verstanden werden kann. Da habe ich gesagt, hätte ich ein bisschen Probleme damit, weil ich nicht glaube, dass das Landesschiedsgericht da ein Feststellungsinteresse des Landesvorstands sehen kann. Das ist natürlich auch offen, wie das Landesschiedsgericht es sehen würde. Deswegen bin ich nur der Meinung, dass wenn jemand vor der Aufstellungsversammlung das juristisch geklärt haben möchte, wäre es eben am sinnvollsten, wenn ein Partei, also es wäre natürlich am sinnvollsten, wenn alle sagen, ich kann damit leben, aber dass man eben die Rechtsunsicherheit aus der Sache rausnimmt, indem man sagt, okay, es könnte sich ja jemand finden, der schon im Vorfeld der Aufstellungsversammlung gegen diese mögliche Nichteinhaltung der Frist vor dem Landesschiedsgericht klagt und dann das Landesschiedsgericht eben, was man hoffen kann, möglicherweise wird es das auch tun, eben eine Entscheidung trifft und sagt, diese Frist ist irrelevant, so wie ich das zum Beispiel sehe, es gilt nur eine angemessene Frist, oder das Landesschiedsgericht kann dann natürlich theoretisch sagen, nein, ihr liegt falsch, ihr hättet 4-Wochen-Frist einhalten müssen, die ist nicht eingehalten, auch wenn nur eine geringe Überschreitung da ist, deswegen platzt die Geschichte. Dann hätte man eben zumindest im Vorfeld Rechtskleid, aber nur dann, ich wiederhole mich da, wenn eben aus meiner Sicht ein Mitglied der Partei dann das auch tatsächlich vom Landesschiedsgericht geltend macht. Da müsste sich halt jemand finden, wenn man das will. Also dann habe ich dich richtig verstanden. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe meine Mail tatsächlich ganz furchtbar kurz nach Mitternacht erhalten. Das heißt, wenn das gewünscht ist, würde ich das machen. Also wenn ich dann nicht irgendwie mit dem Baseballschläger rausgejagt werde. Ja gut, das müsste der Vorstand klären. Ne? Oder ich möchte dir mal kurz hinterher noch was sagen. Thomas Niedersachsen, berühmter Landesvorstand. Wer das ist, der Landesverband, wo das ja angeht. Thomas, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich verstehe kein Wort. Klappt nur manchmal mit den Einstellungen. Normalerweise funktioniert es manchmal nicht. Muss man leider mitleben. Und zwar, Udo hatte das ja auch bei uns live miterlebt. Ist ja auch beim Zeit auch mit drin gewesen. Muss Udo recht geben, dass wir sind auch quasi steht worden, sind Bundesschiedsgericht Fristen. Wir sind auch bei den Aufstellungsversammlungen wegen der Fristen verklagt worden. Und der Kläger ist grundsätzlich durchfallen. Also insofern ist das mit den Fristen, weil wir auch eine ähnliche Situation hatten, auch mit, muss das jetzt ein Landesparteitag sein? Und ähnliche Dinge sind alle mit reingeworfen worden. Das alles unter den Tisch gehört worden, ist eine Aufstellungsversammlung. Da geht es um der Gesetzlage und nicht irgendwelche Riffkarten wie Landesparteitag, sondern es geht wirklich um die Kandidaten, in diesem Fall für die Bundestagswahl. Und da gibt es keine Fristen, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Wir hätten, wenn direkt schreiben müssen, zur Aufstellung, Versammlung ist mit einer Frist von sowieso zu laden und dann wäre das alles eindeutig geregelt. Ist es aber nicht. Und wenn die Rechtsprechung des Bundesschiedsrichters schon in die Richtung geht, glaube ich auch, dass hier eigentlich momentan mehr nur ein Sturm im Wasserglas läuft, weil die Einladung, ich habe es mittlerweile gelesen, lautet auf eine Aufstellungsversammlung und damit eigentlich der ganz Raum genügend sagen, alles andere ist unnötige Aufregung. Also nur noch mal vielleicht zur Verdeutlichung für die, die das noch nicht ganz verinnerlicht haben. Die Problematik liegt weniger daran, dass unsere Landessatzung für Parteitage Fristen vorsieht. Das ist natürlich völlig zulässig. Die Problematik liegt eigentlich eher in dieser etwas verschwurbelten und offensichtlich missglückten Formulierung in Paragraph 7 unserer Satzung, wonach die Aufstellung von Landeslisten im Rahmen eines Landesparteitages stattfindet. Und man da, wenn man das einfach mal unbefangen liest, daraus daraus schließen könnte, dass dann für die Aufstellungsversammlung auch die Fristen für Landesparteitage gelten. Aber da muss man eben einen Schritt zurückgehen und sagen, dieser Paragraph 7 Absatz 2, der die Aufstellungsversammlung für eine in den Rahmen eines Landesparteitages stellt, ist eben komplett verunglückt, weil das auch nach der Rechtsprechung, insbesondere auch von der vom Thomas erwähnten Rechtsprechung des Bundesschiedsgerichts, genau falsch ist. Denn das Bundesschiedsgericht sagt in mehreren Entscheidungen mittlerweile ganz eindeutig, und das ist ja auch von der Landeswahlleitung Niedersachsen bestätigt worden durch die Gültigerklärung unseres Wahlvorschlags dort für die Landesliste, das sagt, das ist eben grob falsch, denn die Aufstellungsversammlung ist gerade kein Landesparteitag. Also im Prinzip ist objektiv genau das Gegenteil von dem der Fall, was unsere Satzung regelt. Und da muss man, denke ich, einfach sagen, wie es ist, nämlich unsere Satzung ist in dem Punkt schlicht falsch, weil sie Landesparteitage mit Aufstellungsversammlungen zusammenwirft. Und nur dadurch, das ist jetzt der Kasus Knactus, kommt diese komische 4-Wochen-Frist ins Spiel, denn die gilt eben eigentlich grundsätzlich nur für unsere Landesparteitage. Und daher kommt das Problem. Wenn man das Problem darauf zurückführt, dann würde ich hier nochmal ganz klar sagen, da ist unsere Satzung falsch. Das ist ja auch aus Kreisen des Vorstandes vorhin schon mal gesagt worden. Unsere Satzung ist falsch und das wird ja auch durch die Rechtsprechung des Bundesschiedsgerichts so bestätigt und das ist auch die Meinung in der Literatur. Es gibt ja auch andere Parteien, die sich mit solchen Problematiken auseinandersetzen müssen und auch immer Ärger damit haben. Es ist eben kein Landesparteitag und deswegen gilt diese 4-Wochen-Frist definitiv nicht. Insofern ist das, was der Thomas gesagt hat, um es nochmal zusammenzufassen, eigentlich genau richtig und wir sollten uns da jetzt im Moment nicht allzu viele Sorgen machen. Und genau da möchte man einhaken. Da wird eben nicht behauptet, dass der Landesparteitag, dass die Aufstellungsversammlung ein Landesparteitag wäre oder dass das zusammengeschmissen wird. Der sagt ziemlich eindeutig, die Aufstellung von Landeslisten für Europa, Bundestag sowie Landtagswahlen finden im Rahmen eines Landesparteitages statt. Es mag auch kein Problem sein, dass da für Aufstellungsversammlungen keine Pressefrist gilt. Man könnte jetzt noch zu Aufstellungsversammlungen bestimmt einladen, wenn die auf einem Landesparteitag stattfindet, der rechtzeitig angekündigt wurde. Das ist aber hier nicht der Fall. Also wenn man jetzt einen Landesparteitag ankündigt mit 4 Wochen Frist, könnte man vielleicht noch in 3,5 Wochen vorher eine Aufstellungsversammlung dort ankündigen. Und das geht meiner Auffassung nach ganz eindeutig daraus hervor. Das ist doch totaler Irrsinn. Also wenn das wirklich deine Lesart Sinn machen würde, würde es bedeuten, dass sobald sich ein Landtag, Bundestag oder was auch immer auflöst mit einer Frist von wirklich begrenzter Zeit, dass du dann nicht mehr einladen kannst, weil schon die 65 oder 67 Tagesfrist für die Einreichung einer Landesliste verstreicht. Das ist ja Irrsinn. Nee, auf keinen Fall. Nein, das ist Quatsch. Bitte nicht durcheinander werfen, denn das ist wirklich ein Grund für eine außerordentliche Das wirst du selbst mit einer außerordentlichen Parteitag nicht mehr hinbekommen. Ladung. Was? Dann, wenn natürlich das gibt, wie das beim letzten Mal der Fall war, dann ist das ja, weil die Grund, die Fristen verlängert worden sind durch den Landeswahlausschuss. Ansonsten hätte das nie geklappt mit all dem, was wir haben. Niemals. Leute bitte ausreden lassen, aber ich möchte noch mal auf was anderes hinweisen. Und zwar wurde nicht zu einem Landesparteitag eingeladen. Lest bitte die Mail. Es wurde zu einer Aufstellungsversammlung eingeladen. Ganz genau. Und da liegt auch ein Problem. Weil die Aufstellungsversammlung laut Satzung nämlich im Rahmen eines Landesparteitages stattfinden muss. Und das wurde hier nicht gemacht. Das Parteiengesetz ist unserer Satzung übergeordnet. Und im Parteiengesetz steht ganz klar, wofür ein Parteitag zuständig ist. Ausschließlich Vorstandswahlen, Satzungen, Schiedsgerichtsordnungen, Schiedsgerichtsbesetzung. Punkt. Das Parteiengesetz gibt den Rahmen vor. Die können uns natürlich noch weiter einschränken. Und das hat da ja stattgefunden. Ich will mal ganz kurz dem Udo nachdrücklich rückstärken. Die Ansicht ist völlig richtig. Was ist denn die Gruppe, die an der Versammlung teilnimmt? Ein Landesparteitag wird von stimmberechtigten Mitgliedern des Landesverbands getragen. Das ist also die Adressaten. Eine Aufstellungsversammlung muss nicht Mitglieder des Landesverbandes haben, sondern das können auch Mitglieder eines anderen Landesverbandes sein, die zufälligerweise in diesem Land wahlberechtigt sind. Das ist eine ganz andere Gruppe. Insofern schließt sich das schon aus, dass es kongruent wäre. Unterschiedliche Gruppen. Und die Regelung da aus § 7 ist zwar hübsch, das ist für mich eine organisatorische Anweisung, das soll innerhalb eines Landesparteitages stattfinden, aber hat überhaupt keinen Satzungsrang bezüglich der Ausgestaltung der Aufstellungsversammlung selber. Es wird mir da auch nicht anmaßen, diese Frist die für Landesparteitage berufen, dass die tatsächlich auch anzusagen. Da gebe ich den Udo recht. Es gibt jetzt eine gewisse Rechtsunsicherheit und die muss man jetzt mal hier intern klären. Die kann man beim Schiedsgericht leider nicht klären. Man müsste dann ja eine einstweilige Anordnung erfolgen, aber mit welchem Rechtsschutzbedürfnis. Ansonsten kann man anfechten. Und anfechten heißt nach einer Veranstaltung, vor einer Veranstaltung. Insofern ist auch, glaube ich, der Weg, dass da einer sich jetzt aufmacht und irgendwie klagt, fiktiv, auch nicht der richtige, weil das Schiedsgericht wird das ablehnen, weil da gar kein Feststellungsbedürfnis besteht. Also insofern würde ich hier rechtsgutachtlich vorgehen, so wie Udo das gemacht hat, sagt, das klären wir jetzt hier mal von den Dingen, die uns wirklich vorliegen. Daraus machen wir heute einen Schluss. Und dann haben wir immer noch ein Restrisiko, dass es einer anfechten tut, aber das ist wirklich ein Rechtsrisiko. Gut, das waren jetzt nur ein paar Wiederholungen. Also, aber würde ich jetzt gerne mal darauf eingehen. Man kann sich nicht in dem Bereich vorher absichern, weil die Bedingungen oder die Verhinderungsgründe höchst individuell sein können. Ich hatte das auf der Mailingliste auch mal ein Beispiel genannt, was möglich wäre. Ich denke, hier von uns will keiner, dass da gegen jemand erfolgreich klagt oder so. Nur gerade bei diesem Thema, bei so einer Aufstellungsversammlung, so einer wichtigen Sache, zudem noch zur Bundestagswahl und in einem so großen Landesverband ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass dann irgendeiner dagegen klagen wird, weil er mit der Partei auf Krieg groß ist, weil er enttäuscht ist, weil er selbst nicht aufgestellt worden ist als Direktkandidat oder weil er da als Listenkandidat hin möchte und nicht genügend Unterstützerunterschriften bekommen hat oder was auch immer. Da gibt es ganz viele Gründe, warum irgendwelche Leute sich ans Bein gepisst fühlen und entweder berechtigt oder unberechtigt dagegen klagen wollen. Wir haben noch mehr Leute in der Sprechenliste. Der Michel und Le Brinkmar haben, glaube ich, noch nichts gesagt. Die warten bestimmt. Ja, ich hätte noch ein paar Themen, aber ich kann ja nachher noch wiederkommen. Ja, im Grunde genommen hat der Infosocke schon sehr vieles gesagt. Ich fürchte einfach, dass jemand gibt, der sich den Schlitt getreten fühlt. Ich fürchte einfach, dass am Ende jemand da ist, der aufgrund der Unsicherheit, die da ist, und wir reden die ganze Zeit nur über Rechtheit, der Mailingliste kam ja auch schon raus, was wäre, wenn man dies machen würde oder das machen würde, aber am Ende tauscht man immer eine Rechtheit gegen andere. Und ich würde alles darauf verwetten, dass es jemanden gibt in diesem Landesverband. Danke für deine Ansprache, Carsten, aber diesen Zusammenhalt, den gibt es nicht mehr in ganz NRW und den gibt es nicht überall. Es gibt garantiert jemanden im Landesverband, der dagegen Klage in irgendeiner Form klagen würde. Und wenn er nur gegenüber seiner Frau klagt, wie blöd wir doch alle sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte davor warnen, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen, denn bei der Aufstellungsversammlung Niedersachsen stand eben dieser Satz nicht in der Satzung. Deswegen, das sind Regeln, die wir uns selber gegeben haben, an die man sich meiner Meinung nach halten müsste, weil sonst hat man einfach ein Problem. Und das Bundeswahlgesetz sagt eindeutig, die Aufstellung der Bewerber, das regelt, das muss geheim sein, das ist die einzige Regelung. Und ansonsten regelt die Aufstellung, regeln die Wahlgesetze und die Satzung der Parteien. Und wenn die Satzung der Partei in Punkt uneindeutig ist. Ich glaube, wir alle wissen, was gemeint ist damit. Aber, also, dass dieselben Regeln gelten sollen wie bei einem Parteitag, das steht da aber nicht. Also in dem Punkt ist die Satzung nicht eindeutig genug. Und dann müssen wir uns eventuell tatsächlich daran halten, was der Infosocke gerade gesagt hat. Ich möchte einfach nur davor warnen, ich habe das Zeug hinterher leider auf Tisch liegen, dass wir meiner Meinung nach viele offene Fronten hier lassen, dass wir da eine Lösung finden müssen. Ich würde gerne dazu was sagen. Ich wollte auch eben noch zu dem kurz was sagen, was Infosocke gesagt hat, insofern, dass das Parteiengesetz noch weiter ausgedehnt werden könnte. Das ist eine abschließende Aufzählung über die Aufgaben eines Parteitages und die kann man nicht beliebig erweitern. Das hat ja auch nicht mit den Aufgaben zu tun, sondern da gibt das Parteiengesetz den Rahmen vor und wir können uns natürlich weiter einschränken, welche Bedingungen zum Beispiel erforderlich sind, um sich akkreditieren zu können und so weiter. Und das ist eine der Einschränkungen, die meiner Auffassung nach gemacht werden können. Aber vielleicht kann ja auch Udo Vetter was dazu sagen. Er steht ja auch eher auf dem gegenteiligen Standpunkt, aber ob er das auch so sieht, dass nur das Parteiengesetz zählen würde und nicht die Satzung. Also Man muss ja davon ausgehen, dass das Parteiengesetz erstmal keine Regelung dazu trifft. Und die Frage ist doch, kann jetzt zum Beispiel aus dem Umstand, dass in unserer Satzung drin steht, dass wir im Rahmen einer Aufstellungsversammlung, sondern im Rahmen eines Parteitages die kannst du mal gucken, ob deine Technik in Ordnung ist? Es klingt, als wäre das Mikrofonkabel nicht richtig drin. Nein, das hat nicht mit dem Mikrofonkabel tun, der hat irgendwie seine Verbindung lag ein bisschen, vielleicht irgendwas verändern, was gerade hochlädt. Ja, bei mir ist immer irgendwie komisch, das ruhig zusammen. Geht's besser jetzt? File-Sharing einstellen. Alles klar, dann liegt das immer im offenen Browser. Also, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, die Problematik ist ja folgende, es ist richtig, dass wir in unserer Satzung drinstehen haben, dass im Rahmen dass die Aufstellungsversammlung im Rahmen eines Parteitages stattfindet. Das Problem ist halt ganz einfach, wenn man das akzeptiert, was da in der Satzung drin steht, kollidiert man mit allen anderen Vorschriften, die im Prinzip für Aufstellungsversammlungen gelten. Nämlich da herrscht mittlerweile absolute Übereinstimmung darüber, dass es eben nicht im Rahmen einer Mitgliederversammlung stattfinden kann und darf, weil das wurde vorhin ja schon gesagt, auch die Schnittmengen überhaupt nicht da sind. Und selbst wenn man sagt, es muss eine Mitgliederversammlung der Aufstellungsversammlung vorangehen, würde sich ja dann die Frage stellen, was würde dann ein möglicher Fristverstoß hinsichtlich der Mitgliederversammlung auf die ja unabhängig davon stattfindende und autonome Aufstellungsversammlung für eine Auswirkung haben. Also das formale Argument lässt sich hören, aber da stimme ich dem Bastian eben auch zu, so wie er das vorhin auch formuliert hat, es sind halt nun mal definitiv zwei Paar Schuhe. Und wenn man eben unsere Satzung so verstehen will, dann ist in der Tat ein juristisches Problem, aber man kann sie eben nicht so verstehen, aus meiner Sicht, weil eben die Satzung in dem Punkt definitiv falsch ist. Und dann wird man nicht dazu kommen können, aus meiner Sicht, dass da so etwas durchgezogen werden muss, nur aus formalen Gründen, weil es eben einfach vorn und hinten nicht mehr passt. Aber rechtliche Unwägbarkeiten gibt es natürlich immer. Es wird ja wahrscheinlich auch Anfechtungen geben wegen möglicher Verstöße gegen Regelungen, Wahlvorschriften und was auch immer auf der Aufstellungsversammlung selber. Das kennen wir auch inzwischen ja auch aus Niedersachsen und anderen Landesverbänden. Also, dass da was kommt, ist natürlich wahrscheinlich. Die Frage ist halt immer, wie groß bewertet man das rechtliche Risiko? Ich glaube, der Bastian und ich und auch andere sind der Meinung, dass wegen dieser Geschichte von gestern das rechtliche Risiko sich deutlich in Grenzen hält. Udo, darf ich dir eine Frage ganz kurz stellen? Wie kann es sein, dass die anderen Parteien, namentlich würden mir jetzt die Grünen einfallen, weil da habe ich mir angeguckt, da wurde es nämlich, dass die anderen Parteien im Rahmen einer Delegiertenversammlung ihre Liste stellen, was ja nicht alle Mitglieder umfasst, ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben, sondern was eine Delegiertenversammlung ist, also ein klassischer Parteitag. Ja. Wie passt das mit deinen Ausführungen zusammen? Das ist auch geregelt in Paragraph 21, Satz 3 des Bundeswahlgesetzes, wo geschrieben wird, dass diese Vertreterversammlungen, so heißen sie, aus diesen Mitgliederversammlungen in den Wahlkreisen konstituiert sein müssen. Wenn es Delegierte gibt, ist das ja ein grundsätzlich anderer Aufbau. Das muss man ganz klar sehen. 21 auf das 1 Satz 3. Danke. Mit der kleinen Gänse, also, auch kleinen Gänse, weil auch da natürlich der Bund dann in die Versammlung, die. Also nur damit ich das richtig verstehe, wir brechen gerade die eigentlich für Kreiswahlvorschläge geltenden Vorschriften hoch auf das Land, weil wir kein Delegiertensystem haben. Nein. Paragraph 27 des Bundeswahlgesetzes beschäftigt sich mit Landeslisten und dort heißt es in Absatz 5, Paragraph 21 Absatz 1, 3, 5, das ist das, worauf wir gerade referenzieren, ist anzuwenden in gleichem Maße. Ich sitze hier leider an meinem Handy, ich kann das nicht nachvollziehen. Von daher hilft mir das mit den Paragraphen jetzt nicht, wenn du sie nicht... Ich schicke dir auch gerne eine E-Mail. Ja, das hilft mir auch nichts. Tut mir leid, muss ich dann später nachgucken. Also ich wollte auch noch was sagen, und zwar ich stimme erstmal Michelle erstmal vollständig zu. Und ich denke, in unserer Satzung könnte drinstehen, für die AV gilt eine Frist von 4 Wochen. Das ist doch richtig so, oder? Es könnte, aber es steht nicht. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein juristischer Laie die Satzung liest, könnte er doch nach Treu und Glauben aus diesem 7-2er rauslesen, dass diese Frist aber auch für die Aufstellungsversammlungen gilt. Ja, das könnte in der Tat, ja. Und ich glaube, das ist einfach ein Knackpunkt und eine Quelle großer Rechtsunsicherheiten. Ja, dass das nicht schön formuliert ist und auch falsch formuliert ist, ist klar. Die Frage ist halt nur, wiederholen, was ich gesagt habe. Oh, Tolgi, man hört leider nicht. Und ich denke auch, die Idee hinter dem 7-2er stand, also die Auslegung nach dem, was der Satzungsgeber, also der Parteitag wollte, dass er das so reingeschrieben hat, da steckte, glaube ich, der Gedanke hinter, dass diese 4-Wochen-Frist auch für die Aufstellungsversammlungen gelten. Im Sinn des Satzes ist das, die 4 Wochen mal mindestens reinzuholen. Tja, das werden wir nie erfahren und weil so wie es ist, müssen wir es entweder ganz anwenden oder gar nicht und das ist halt das Problem. Das werden wir erfahren, Alex, weil das war, ich hatte die Intention dieses Satzes, die Fristenregelung war der hauptsächliche Grund. Dann hätte man es so formulieren müssen und dann wäre es noch fataler gewesen, wenn man das in die Satzung genommen hätte, Kai. Darf ich einmal ganz kurz dazwischen? Wir haben im Pad noch eine Frage. Bastian, nein, nicht theologisch war dabei. Der Erstellung der Satz. Das nennt man aber so, genau das meine ich damit. Darf ich ganz kurz davor warnen, nur weil ich gerade so ein Gefühl habe, dann bitte gerne die Frage aus dem Pad, aber darf ich bitte davor warnen, dass wir jetzt so eine Satzungskriegsdiskussion wieder einsteigen? Ich habe da gerade so ein bisschen Gefühl. Ich teile dein Gefühl. Im Moment ist es ein, wir schmeißen uns Dinge hin und her und können halt aber einfach nicht tun, außer das auszuprobieren. Darf ich da kurz widersprechen? Sorry. Die Frage ist doch, die hier zu klären ist, ist die Rechtsunsicherheit, die es zweifellos gibt, so gering, dass wir es auf jeden Fall tun sollten, die Aufstellungsversammlung / den Nicht-Landesparteitag an dem vorgesehenen Datum stattfinden zu lassen? Oder ist die Rechtsunsicherheit eben exakt so groß, dass wir genau das nicht riskieren sollten? Das ist eigentlich die Kernfrage. Und bisher höre ich viele sicherlich qualitativ gute Argumente, die eigentlich immer nur den Versuch machen, klarzustellen, warum das kein Problem ist. So, ich würde immer den bösen Weg gehen, nicht weil ich böse bin oder böse denke, aber wir reden von dem, nicht von uns hier, wir können uns ja alle auf die Schulter klopfen und sagen, na, machen wir sowieso nicht, dann ist das Thema durch, ja, wir fechten nicht an, ganz klar. Der Punkt ist der, wir müssen jetzt tunlichst oder sehr bald eine Antwort finden darauf, wie gehen wir oder was droht, wenn jemand anficht aus denkbaren Gründen und ist dieses Risiko dann so groß, dass man möglicherweise vorher eine andere Entscheidung trifft bezüglich des Ortes und des Zeitpunkts der Versammlung, das ist die Frage. Damit habe ich keinen Wunsch geäußert. Ich denke, klar ist, wenn die Versammlung erfolgreich angeklagt wurde, beziehungsweise wenn die entsprechend aufgehoben wurde oder für nicht erklärt wurde, werden wir nochmal eine Aufstellungsversammlung machen müssen. Das ist vollkommen klar. Stand der Dinge ist halt eben, das steht erst fest, wenn das Schandlandesschiedsgericht darüber entschieden hat. Und dazu muss es erst eine Klage geben. Nein, man kann ja genauso, wie man Pro-Argumente vorwegnehmen kann, Kontra-Argumente vorwegnehmen und man kann sich ja hypothetisch mal in die Lage versetzen, also als Rechtsvertreter hier oder Rechtskundiger oder Rechtsanwalt, also zum Beispiel Udo Vetter, wie würde er denn den Anfechter vertreten, der die und diejenige Gründe vorbringt? Und dann kann man ja mal versuchen, dagegen zu halten, statt nur dafür zu argumentieren, warum es überhaupt gar kein Problem ist. Das meine ich ja auch eben, wenn dein Laie die Satzung liest oder einer, der das in die Satzung reingeschrieben hat, diesen 7 Absatz 2 und genau das im Hinterkopf hatte mit der Frist. Ich sag's nur mal, ich wäre derjenige, ich werde es natürlich nicht sein, der sagt, sorry Leute, ich habe ja davon gewusst, da soll eine Veranstaltung sein, da will ich unbedingt hin, ich will auch von meinem Wahlrecht Gebrauch machen und 20 meiner Parteifreunde auch oder wer auch immer, vielleicht auch ich alleine, kommt dann wissen, ob darauf an, ob ein Einzelergebnis überhaupt relevant wäre, eine Einzelstimme, das kann man sich dann angucken und würde dann sagen, nee Leute, ich habe echt gewartet auf die Einladung, ich habe da nichts gekriegt und danach habe ich meine E-Mails nicht mehr gelesen. Ich war auch nicht in Urlaub, aber ich bin auch sonst nicht in der Partei aktiv, ich rede auch nicht mit den Leuten, ich wusste da nur nichts von und deshalb war ich nicht da. Das wäre mein ganz simpel, banal vorgetragenes Argument. Ich habe mich einfach auf eure Satzung verlassen. So habe ich das kennengelernt, so wurde mir das vermittelt. Und wenn mir dann einer sagt, ja, die kam ja aber 2 Stunden zu spät, aber umgekehrt gibt es überhaupt gar keine Frist, dann würde ich erst recht fragen, ja, wieso gibt es denn keine Frist, wenn es dann zufällig 2 Stunden zu spät ist? Mich noch mal interessieren, was wäre denn sozusagen das Worst-Case-Szenario? Und da würde ich mal interessieren, ich weiß nicht, vielleicht kann da Thomas oder jemand von den Niedersachsen oder Udo noch mal was zu sagen, wie es da war. Wie sind denn dann da so die Zeiten Horizont? Also wenn wir jetzt vorstellen, wir machen das jetzt wie geplant und will da tatsächlich jemand klagen, ganz unabhängig davon, ob das erfolgreich ist oder nicht. Mal die Vorstellung, es wäre erfolgreich. Wie lange würde das dauern, bis diese Klage sozusagen erfolgreich wäre? Und wann könnte man dann sozusagen potenziell, was ich natürlich nicht will, aber die folgende Veranstaltung, also die nächste Aufstellungsversammlung machen. Wie wäre das zeitlich einzuschätzen? Also was halt fatal wäre, wenn das dann irgendwie auf die erste Septemberwoche sozusagen potenziell fallen könnte, die nächste Aufstellungsversammlung, dann wäre es natürlich äußerst fatal. Dann wäre vielleicht das Risiko nochmal anders zu bewerten, weil das alles so lange dauert. Mal kurz zusammengefasst, oder wir haben quasi die Satzung im Kopf. Davor hatten wir im Effekt einen Niedersachseffekt, dank mangelnder Regel 200, der hätte klar dürfen, auch nach Aufstellungsversammlung, Rüdzeit folgt. Der Rest immer in der Hand kriegt, das kann sogar fast sagen, wir brauchen dafür trotz aller Beschleunigung einen Monat dran. Pech, kann aber auch sein, relativ entscheiden, hast Scheidung, ist schwer. Du kannst vorne ran, aber einem kann man damit, du kannst vorher eine Aufstellungsversammlung klären, du kannst so recht sauber wie einer, ganz vorbereitet, für Aufstellungsversammlung recht sauber durch. Und ich glaube, das haben einige, wenn wir mal in Niedersachsen versammelt haben, Karin, oder auch dabei, die auch Leid haben, Aufstellungsversammlung, irgendwann klein, Glück, irgendwo auftauchen könnte, Beratung gesagt, wurde und man hat gesagt, wie machen wir auch das alles ja. Du bist nicht als Faktor, kannst gucken, rechts, aber man muss einfach daneben, dass immer welche nachkommen, sagen, die Aufstellungsversammlung war böse, weil und dann mit dem Quent, egal wo die sind, dann schlimmfalls eingeladen werden, innerhalb des schlimmfalls auch mal ein, gibt es eine neue Aufstellungsversammlung. Ich störe eure hochtrabende Überlegung ja äußerst ungern mit so einer ganz einfachen Frage. Aber an welchem Tage müsste denn die Einladung erfolgen, wenn die Frist nur einen Tag wäre? Wäre das dann Donnerstag der 24. oder Freitag der 25.? Das regelt das BGB, ist immer der Tag davor. Also wäre das der 25. Genau. Wenn ich rückwärts anfange zu zählen, dann ist 5 Tage vorher der 21. Das heißt, 7 Tage vorher ist der 19. 14 Tage vorher ist der 12. Dann ist 21 Tage vorher der 5. Dann ist 28 Tage vorher der 29. Dezember. Das ist heute. Jetzt sag mir einer, wo ich mich geirrt habe, bitte. Nirgendwo. Ja, aber wenn heute 28 Tage vorher ist und in der Satzung stehen 28 Tage als Frist drin, wo ist dann das Problem? Das frage ich mich auch die ganze Zeit, du bist mir zuvorkommend. Es tut mir sehr leid, wenn ich euch jetzt mit einfacher Mathematik in eurer politischen Diskussion störe, aber ich habe das Gefühl, niemand hat die Tage durchgezählt. Alle haben nur irgendjemandem nachgeplappert, oh, die Frist ist verstrichen. Ich habe darauf gewartet, dass 4 Wochen vorher, nämlich heute, eine Einladung kommt. Gut, ich habe sie schon gestern bekommen. Auch einverstanden. Früher schadet ja nichts. Aber kann mir bitte irgendjemand erklären, wo genau man berechnet, dass die Einladung erst 27 Tage vor der Veranstaltung gekommen ist und nicht erst 28? Denn heute ist, wenn ich mich nicht irre, und das haben wir gerade gemeinsam geklärt, der 28. Tag vor der Veranstaltung. Nein, schreibst du bitte nicht so. Entschuldigung, demnach wäre heute der richtige Tag. Entschuldigt bitte, wenn ich so dumme Fragen stelle. Weil der Sonder nicht gezählt wird. Guck mal ins BGB ab Paragraph 1191. Deswegen ist es das Problem, dass am Freitag die Frist schon läuft. Bist du mit dem Paragraphen bitte nochmal? Ja, 191 bis 193 BGB. Danke. Das ist ein Problem, was auch mal Bundesparteitage haben, dass wir Freitag vorher einladen müssen, obwohl die regelmäßig stattfinden. Ich würde gerne auch noch mal eine blöde Frage stellen, wenn ich darf. Was spricht denn dagegen, wenn man, das habe ich auf der Mailingliste schon mal nachgefragt, einfach zu einem außerordentlichen Parteitag geht? Denn ein außerordentlicher Landesparteitag ist ja auch ein Landesparteitag und für den gilt ja nur eines von 8 Tagen, sodass man dadurch die Rechtsunsicherheit wegkriegen könnte, die noch im Raum besteht. Im Grunde genommen, erstmal die Dringlichkeit muss erstmal gegeben sein. Die muss man irgendwie begründen. Also wenn wir jetzt angenommen, wir könnten eine Feststellungsklage machen und die würde negativ beschieden werden und der Punkt, dass im Rahmen eines Parteitags das stattzufinden hat, muss gegeben sein, würde innerhalb von also weniger als 7 Tage vor der Aufstellungsversammlung stattfinden, dann könnten wir natürlich auch einen außerordentlichen Parteitag machen. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist die Dringlichkeit in der Satzung nicht näher definiert. Das heißt, man könnte die Dringlichkeit alleine dadurch erklären, dass wir hier eine Rechtsunsicherheit haben. Ich würde ganz kurz noch mal kurz zu dem was sagen, was Bastian gesagt hat. Und zwar, wenn das Fristende auf einen Sonnabend fällt, dann tritt an die Stelle eines solchen Tages nicht der vorherige, sondern der nächste Werktag. Das heißt, es wäre der nächste Montag. Ja, und dann musst du ja 187 ansehen und dann erklärt sich das. Also Fristenberechnung ist immer so eine schwierige Kiste. Das mache ich im Steuerrecht auch ganz gerne. Ja, und deswegen ist es einfach der Fristbeglied, wenn du die Frist zurückrechnest, dann musst du eben den Sonnabend ausklammern. Aber kann ja Udo wahrscheinlich besser erklären als ich. Nee, lieber nicht, ja. Danke. Okay, aber vielleicht können wir ja auch. Das habe ich ja vorhin vorgeschlagen, kann man rechtsgutachterlich machen. Ich hatte das auch mit der außerordentlichen mal vorgeschlagen, einfach so zur Sicherheit und für alle Argumente, die irgendwo noch im Raum stehen, zu sagen, rein, ich begründe einfach mal die außerordentliche Sitzung mit ... und ich sehe hier durchaus eine Gründetheit. Allein deswegen, weil uns ja auch irgendwann mal die Zeit wegläuft und wir ja auch, das ist ja auch schon mehrfach beschrieben worden, trotz allem ja mit Anfechtung zu rechnen haben, aus Gründen, die auch mehrfach erwähnt worden sind. Das heißt, ich brauche auch die Zeit nach der Versammlung in eurer AV Pampa, brauche ich trotzdem, damit ich Anfechtungen begegnen kann, weil ja auch Gerichte eben ein bisschen brauchen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt blöd gelaufen, dann machen wir eben das 4 Wochen später. Ich verkürze die Zeit, die zur Verfügung steht, dann doch drastisch. Und da würde ich auch immer sagen, hier ist eine außerordentliche Sitzung begründet. Kann ich mal auch mal auf das Pad hinweisen? Da stehen noch ein paar Fragen drin. Die Pizza hat erstmal eine Wortmeldung, dann lese ich mir derweil mal die Fragen durch. Na, vielleicht ist das, was ich zu sagen habe, ja auch schon das Abschließende. Ich weiß es nicht, vielleicht gehen wir jetzt auf die Fragen ein. Also von Stone Pirate verstehe ich das Parteigesetz richtig, dass nach § 17 es der Partei bzw. deren Satzung überlassen ist, Aufstellungsversammlungen zu regeln. Und da in § 9 geregelt ist, ziemlich genau regelt, was ein Parteitag machen darf und was nicht, Aufstellungsversammlungen werden dort, glaube ich, nicht benannt. Somit ist § 7 Absatz 2 ein Fail, oder? Ja, müsste man so wohl werden, ja. Oder man sagt, ist der Paragraph bedarf der Auslegung. Ja, also er ist nicht eindeutig, er ist so zu verstehen, auch zu verstehen, wie der Vorstand ihn versteht und insofern ist er nicht anwendbar, weil nicht eindeutig. Naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Also da steht ja im Rahmen des LPTs und nicht, dass der LPT diese Aufstellungsversammlung selbst durchführt. Und da ist halt der gravierende Unterschied. So, die nächste Frage von Peter. Der Vorstand soll seine Handlungsunfähigkeit erklären, ist objektiv ohnehin erfüllt und in meiner Zeit auf einem außerordentlichen LPT-Neuwahlen des Vorstands anberaumt, einen Termin zu retten und den Kostenschaden sowie auch den politischen Schaden für die Partei zu verringern. Aufstellungsversammlung dann an einem anderen Tag und Ort, regulär geladen durch einen neuen Vorstand. Stimmt der Vorstand dieser Option zu? Ich bitte um ein Meinungsbild. Es wäre toll, wenn er bei uns ein Parteiausschlussverfahren einleiten würde für uns alle wegen parteischädigem Verhalten. Das wäre doch super. Darf ich das kurz kommentieren? Ich habe aber nur darauf gewartet, was kommt irgendwie. Ja, ihr könnt euch in aller Seelenruhe auf eure Bundestagswahlkämpfe vorbereiten dann. Okay, sehr schön. Also ich finde das einen Vorschlag, der nicht zeigt, dass man besonders konstruktiv damit umgehen möchte. Zum einen, die Aufstellungsversammlung ist kein Parteitag, wie wir gerade eben mehrfach festgestellt haben. Insofern auch kein Parteitag, wo man einen Vorstand wählt. Wenn man mit den Arbeiten des Vorstands nicht zufrieden ist, kann man das gerne sein, aber... Was solltest du da ja raus machen? Du sollst in 2 Wochen oder was dann mit dieser Verkürztfrist einladen zu diesem Landesparteitag dann, um den Raum zu retten. Um dann einen Vorstand zu wählen. Ja. Verstehe. Ja, da steht dann auch die Satzung dagegen, die sagt, dass der Vorstand im 3. Quartal gewählt werden sollte. Tja. Nein, die steht dem nicht entgegen. Wenn beispielsweise die Schatzmeisterin zurücktritt, ist unverzüglich ein außerordentlicher Landesparteitag einzubringen. So, also damit wir jetzt 2000 Euro retten, sollen wir Steffi aufgeben, ohne mich. Was kosten die Busse? Darüber sprechen wir nicht. Ja, also so besonders handlungsunfähig sehe ich uns jetzt irgendwie auch nicht. Also kann ich jetzt nicht erklären, dass ich das wäre. Und ihr wollt nicht wirklich, dass ich zurücktrete, nachdem ich fast 2 Jahre und 6 Monaten aufgearbeitet habe, oder? Nein. Natürlich. Spricht doch nichts dagegen, dass du wiedergewählt wirst. Ich glaube, wir möchten diese Diskussion an der Stelle beenden. Oder möchte jemand noch ein Meinungsbild dazu einholen? Nee, ich wollte nur sagen, dass mir bisher die Diskussion gut gefallen hat. Und ich denke, wir kriegen das hin und dass ich mich jetzt mal rausziehe, weil jetzt reicht's. Ja, ich würde auch gerne mal versuchen, nochmal aufs Wesentliche zu gehen, wenn überhaupt noch irgendwas zu sagen ist, was wir noch nicht gesagt haben. Also ich wollte ja gleich noch was sagen, aber jetzt ist hier noch eine Frage. Was ist mit den Mitgliedern, die zwar nach, obwohl das wird gerade im Chat so ein bisschen geklärt. Um die Frage komplett vorzulesen. Was ist mit den Mitgliedern, die zwar um 0:29 Uhr Einladung zur Aufstellungsversammlung für Direktkandidaten für den Wahlbezirk erhalten haben, aber bis jetzt keine für die Aufstellungsversammlung in meiner Zagen, so wie ich zum Beispiel Frank Nott? Dann sollten die im Spam-Ordner nachgucken, weil also alle für die Direktkandidaten habe ich weit vor 10 Uhr verschickt. Die einzigen, die noch mal eine zweite bekommen haben, vielleicht so gegen 10:20 oder so, sind die Duisburger, weil da habe ich leider 2012 angegeben, statt 2013 habe ich noch eine zweite hinterhergeschickt, aber alle Direktkandidaten müssten die weit davor bekommen haben. Das heißt, dass der Mail-Server da irgendwo ein Graylisting geschluckt hat oder so. Alex, du hast das, glaube ich, falsch verstanden. Er hat für die Direktkandidaten hat er eine bekommen, allerdings nicht für die AV in meiner Tagen. Ja, das ist mir schon klar. Das heißt aber, dass sein Server generell irgendwelche Spirenzchen mit der Mail getrieben hat und dann würde ich im Spam-Ordner nachgucken. Das habe ich meine übrigens auch gefunden. Wenn die Diskussion in der Sache hier am Ende ist, habe ich noch eine direkt anschließende Frage, die ich gerne loswerden würde, weil sich die Gelegenheit gerade bietet, die thematisch passt. Und zwar, wir reden wir doch jetzt einfach mal Tacheles. Ihr seid angepisst, weil es wieder auf den letzten Drücker passiert ist. Und es ist schiefgegangen, okay. Gefühlt schiefgegangen. Wir haben eigentlich für uns jetzt festgestellt, dass es nicht schiefgegangen ist, weil eben diese Fristen nicht gelten. So, aber das Ganze hat ja auch einen gewissen Hintergrund. Und da möchte ich jetzt gerne mal von Carsten, Jörg, Alex, Steffi bitte einmal kurz eine Zusammenfassung haben, wie die Daten, also die Mitgliederdaten, die jetzt für diese Aufstellungsversammlung zu Rate gezogen wurden, zustande gekommen sind und was sich da so verzögert hat. Ich würde dazwischen was sagen. Ich bin überhaupt nicht angepisst. Ich wäre angepisst, wenn die ganze Sache den Bach runtergeht und wir 2000 Euro verschwenden oder noch mehr. Und das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, aber ihr seid immer alle so schnell. Der Carsten hat gesagt, Shitstorm, ich weiß nicht, was auf Twitter gelaufen ist. Ich twitter nicht, aber auf der Mailinglist, das war kein Shitstorm, sondern das waren Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ob sowas anfechtbar ist und wenn ja, warum. Würde ich gerne hinzufügen, dass das Wort Shitstorm in dem Zusammenhang echt nicht passt. Es ist so ein bisschen inflationär geworden in letzter Zeit. Sobald mir irgendwie mehr als 100 Mails auf einer Liste auftauchen, wobei wir 3.500 oder 6.000, also je nach den Zahlen, schon nicht Parteimitglieder haben und sich jeder Zehnte dazu äußert, ja, sorry, da ist kein Shitstorm im Gange. Twitter habe ich den auch nicht so wahrgenommen. Ich kann zwar nachvollziehen, dass man sich jetzt notgedrungen hier zusammensetzt, aber ich finde es halt einfach nötig. Die Diskussion ist geführt worden, ist ja ordentlich. Das Ergebnis wird sich zeigen, ob es so bleibt. Ich hoffe ja. Ich bin auch sehr dafür, dass wir nichts Unnützes nicht machen, also keine Verschiebung, wenn wir sie nicht brauchen. Aber einen Shitstorm habe ich nicht wahrgenommen. Gut, ich möchte das an der Stelle auch unterstützen. Also ich finde es eher konstruktiv, dass sich viele Menschen Sorgen machen um Dinge, die eventuell schieflaufen könnten oder angefochten werden können von außen oder von, naja, nennen wir es mal anderen. Insofern finde ich das eher konstruktiv als, ja, als Shitstorm. Dann ziehe ich meinen Angepisst zurück. Entschuldigt bitte. Danke. Danke. Also Kai fragt, ob die AV jetzt stattfindet oder die nicht. Ja. Und um auf Fitz einzugehen, du hast gefragt, wie die Daten zustande gekommen sind. Die Daten, die für die Aufstellungssammlung gekommen sind, die ziehen sich auf die Mitgliederdaten des Landesverbandes und die Daten der Mitglieder, die in Nordrhein-Westfalen ihren Hauptsitz angegeben haben, aber nicht Mitglied des Landesverbandes sind. Diese Daten hat Jörg der Bundesdatenbank bereitgestellt die wurden zusammengefügt für die Einladungen. Daraufhin wurden 193 postalische Einladungen verschickt und der Rest, frag mich jetzt nicht nach der Zahl, wurden dann eingeladen und ich weiß nicht, ob damit deine Frage beantwortet ist. Ich wollte darauf hinaus, dass es da Verzögerungen gegeben hat, weil... Die Verzögerung, okay. Also der Hintergrund ist ja, wir hatten ja ich glaube Anfang November die Diskussion über die Aufstellungsversammlungen der für die Wahl der Direktkandidaten. Da haben wir dann uns im Rahmen des Bundesparteitags dazu entschlossen, auch Aufstellungsversammlungen im Januar zu ermöglichen. Das hat leider aufgrund der Wahlkreisaufteilung, die nicht nach Postleitzahlen ist und die halt ziemlich kompliziert ist, zu einigen Verzögerungen geführt. Dann gab es noch ein paar technische Ausfälle beim Serverpad in Aachen und so weiter. Daraufhin sind die Einladungen halt erst gestern verschickt worden, was aber immer noch innerhalb der 2-Wochen-Frist war, die wir uns selbst. Die Einladungen sind alle raus. Es sind insgesamt etwas mehr als ein Dutzend Wahlkreise von den, 64 Wahlkreisen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Und die Einladungen zur Aufstellungsversammlung sind dann halt zusätzlich versandt worden gestern. Also Freunde, Begriff mit angepisst ist in eigentlich schon gar nicht mehr so verkehrt. Nur, dass da manche angepisst sind, hat eher eine andere Ursache. Nicht, dass ein Fehler gemacht worden ist, Fehler passieren, aber wie damit umgegangen worden ist oder wie damit umgegangen wird. Wenn ich hier höre von, ich glaube, Richard Glörfeld war das, wortwörtlich, wo es dann hieß, war kein Fehler als Zitat oder... eher hier von Alexander Reinsch, dass es ein technischer Grund war, sondern das passt nicht mit dem technischen Grund, das war ein organisatorischer. Man hätte das auch mehrere Tage vorher rausgeben können und nicht gerade auf die letzte Sekunde. Dann wird auch beschwichtigt, es waren nicht ein paar Minuten, die dann die Mails verzögert rausgingen, sondern es waren über viele Stunden. Ich habe mir, und da habe ich Fakten für, das kann man in der Munin, in der Serverstatistik nachsehen, das geht bis in den Morgen hinein. Das heißt, die Leute, die hier um 0.30 Uhr, 1 Uhr und sowas die Mails erhalten haben, das waren nicht die letzten. Vorhin hatten wir schon welche, die haben um kurz 2 die haben sich gemeldet, haben sie die Mail erhalten, da werden noch Leute dabei sein, die werden die wesentlich später erhalten haben, ganz einfach, weil die Mailkühe, also die Warteschlange anzeigt, dass bis mindestens in den Morgen hineingeht. Dann mit NDR zu vergleichen, das ist auch kein passender Vergleich, weil die diesen Satz da nicht drinstehen haben, aber es ist damit zu rechnen, dass wir in NRW auch genau solche Idioten haben, leider, die darauf erpicht sind, irgendwie der Piratenpartei zu schaden oder und das anzufechten. Damit muss einfach gerechnet werden. Und gut, wenn der Vorstand das Risiko eingehen möchte, frage ich mich, was ist denn, wenn das fehlschlägt? Dann sind keine 2.000 Euro in den Sand gesetzt, die vielleicht die Halle an sich kostet, sondern dann ist der komplette Parteitag in den Sand gesetzt mit allen Kosten, die entstehen. Sei es für Internet, für die Anreise von den ganzen Leuten, Übernachtungen, die Busverkehre und. Und das wird ein dicker Kosten. Also es tut mir leid, ich muss da meinem Vorredner in einem Punkt widersprechen. Wenn sich tatsächlich jemand unter Außerbetrachtlassung der gültigen Gesetzeslage darauf berufen will, dass in der Satzung drinsteht, man muss 28 Tage vorher einladen, bitte, das haben wir eben ausgerechnet, das ist erfüllt. In der Satzung steht nämlich nichts davon drin, dass der Samstag nicht mitzählt. Das steht im BGB. Aber wenn man das BGB heranzieht plötzlich, bei der Fristenregelung, bei der die in der Satzung stehenden 28 Tage sowieso nie eintreffen können, weil wir alle unsere Landesparteitage immer samstags beginnen lassen, da werden wir demnächst auch eine Satzungsänderung für bekommen, da bin ich sicher. Ich werde nämlich eine vorbereiten, damit man nicht immer im Hinterkopf haben muss, oh ja, da musst du noch einen dazu zählen, sondern machen wir 30 Tage draus und dann finden in Zukunft die Einladung Donnerstag statt, da kann da auch keiner mehr einen Strick draus drehen. Fertig, aus. Aber mal davon ab, wenn jemand sich tatsächlich darauf beruft, aber im BGB steht, dass man eine Frist nicht an einem Samstag beginnen lassen darf und deswegen muss die Einladung schon freitags rausgegangen sein, dann bitteschön muss er auch das Parteiengesetz anerkennen, in dem nämlich von einer derartigen Frist überhaupt nichts drinsteht. Es geht nicht, dass man sich die Gesetze so raussucht, wie man will. Entweder man sagt, nur die Satzung gilt und ich ignoriere alle Gesetzesbücher oder man sagt, ich halte mich an die gängige Rechtslage, aufgrund derer der Satz, der in der Satzung drinsteht, höchstwahrscheinlich nichtig ist, weil es nun mal kein Landesparteitag ist, sondern eine Aufstellungsversammlung. Egal wie das drehst, wendest, ich bleibe dabei. Meiner Meinung nach ist form- und fristgerecht zu dieser Aufstellungsversammlung eingeladen worden. Und wenn irgendjetzt jemand kommt und sagt, das sei nicht so, dann bitteschön, verklag gefälligst den Landesverband und hol dir bei den Gerichten eine blutige Nase und hört endlich auf rumzustänkern und hört mit dem Shitstorm auf Twitter auf, da mach ich nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf. Aus meiner Sicht alles völlig korrekt gelaufen. Danke. Fein, dann darf ich jetzt meine Off-Topic-Frage noch stellen. Entschuldigung, eins wollte ich noch hinzufügen. Ich nenne jetzt keinen konkreten, aber in diesem Landesverband gibt es einen Kreisverband, der dieses Jahr auch schon mal zu einem Kreisparteitag nicht fristgerecht eingeladen hat und daran hat sich auch niemand gestört. Also, jetzt könnt ihr das halten, wie ihr wollt. Wenn irgendeiner hier rumschreit und nach einer Bestrafung des Landesvorstandes schreit, könnt ihr anschließend direkt den Kreisverband genannt bekommen. Da könnt ihr dann auch mal aufräumen und im Übrigen fände ich beides ungerechtfertigt, auch wenn ich besagt Kreisvorstand auf den Tod nicht ausstehen kann. Mike, zur Information, das gilt nicht nur für einen Kreis. Also jetzt müssen wir ja nicht weiter darüber diskutieren. Aber egal. Denn Nixus möchte schon länger was sagen. Nixus mit. Nee, ist nur eine Frage, die mir auf die ich eigentlich gerne stellen will, weil es hier die Gelegenheit bietet. Wir haben gerade festgestellt, dass unser Satzungsparagraf 7.2 im Prinzip für den Arsch ist, kann man so sagen, ja. Ich meine, man muss man sich dann was anderes zu überlegen, ja. Ja gut, also damit muss man immer leben, dass Teile der Satzung halt bestimmter Art und Weise nicht rechtskonform sind. Aber das betrifft halt nicht die Gesamtgültigkeit der Satzung. Also da muss man jetzt nur nicht Gedanken machen. Das will ich klar. Ich habe jetzt nur wirklich eine Frage, ganz echt eine Frage zu 7.1. In 7.1 steht, wer Bewerber sein darf. Da steht dann, dass das die Bundesgesetze, Landesgesetze und die Bundessatzung regelt. Und dann haben wir da den Zusatz, irgendwie Bewerber darf nur sein, wer Mitglied im Landesverband ist. Meines Wissens darf man für eine Bundestagswahl in jedem beliebigen Wahlkreis antreten. Also das Bundeswahlgesetz steht, so wie ich sehe, aber bitte korrigiere mich da im Widerspruch. Ist das so oder ist das irgendwie ein Irrtum meinerseits? Ich glaube, du hast recht. Der zweite Satz ist ebenfalls gesetzeswidrig. Bewerber müssen Mitglied im Landesverband sein, ist nicht machbar, weil das passive Wahlrecht ganz klar andere Regelungen vorsieht. Insofern wäre auch 7.1 Satz 2 gesetzwidrig. Und weil ich frage das natürlich nicht so aus theoretischen Gründen, könnte das nicht zu irgendwelchen Problemchen führen, wenn jetzt Leute meinen, da hätte ich mich ja auch auf die Liste bewerben dürfen, wie auch immer? Wenn die Leute den gleichen Ansatz haben wie alle anderen auch, dass Gesetze höher stehen als eine Satzung, dann werden sie einfach ihren Namen oder ihren Hut in den Ring werfen und sich aufstellen lassen und dann soll mal jemand klagen. Gut, also deine Ansicht ist also Paragraph 7.1 ist zumindest im zweiten Satz, Paragraph 7 Absatz, also Artikel, nein Quatsch, Absatz 1, Satz 2 ist nichtig im Grunde und Paragraph 7 Absatz 2, Satz was auch immer, ist im Prinzip auch nichtig, das sehe ich richtig, ja. Gut, das war's. Es war ja auch konkret so, dass beispielsweise in Bayern und in Baden-Württemberg auch jeweils Bewerber angetreten sind, die aus anderen Landesverbänden kamen. Ich wollte halt nur mal Klarheit haben, ob das tatsächlich auch an sich hier ob das Konsens ist. Ich sehe das eben auch so, dass das im Grunde halt nichtig ist. Nichtig ist nichtig, weiter nichts. So, haben wir es jetzt? Darf ich jetzt endlich auf meinen Geburtstag gehen? Entschuldigung, ja. Aber du wolltest ja noch ein letztes Wort finden, Pitz. Ich soll ein letztes Wort finden. Ja, also ich denke mal, die Alpha Pampa wird stattfinden. Wer dagegen klagen möchte, soll das bitte jetzt schon tun. Und ich hoffe, dass das Landesschiedsgericht im Sinne des Bundesschiedsgerichts entscheidet, dass Herr Stu ja schon eine Entscheidung gefällt hat. Und ansonsten offen Diskussion oder was jetzt ist. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass alle Leute jetzt gekommen sind und es tut mir einfach leid, dass wir uns jetzt Sorgen machen mussten, die wahrscheinlich unbegründet waren und finde das gut, dass das so schnell zustande gekommen ist, dass wir uns hier als Vorstand treffen und darüber sprechen konnten, wie das alles ablaufen soll. Da ist noch eine Frage im Pad. Ich möchte mich nur noch schnell dem anschließen, was Chrissy gesagt hat und danke dir dafür. Ich ebenfalls und ich finde es eigentlich bemerkenswert und irgendwie wohltuend zu sehen, wie viele Leute heute Abend hier gekommen sind, die sich eigentlich nur Sorgen um die ganze Sache machen. Das finde ich irgendwie schön. Das ist auch das, was ich eben gesagt habe, dass man das wirklich nicht als Stänkern oder Shitstorm sehen soll, sondern einfach als konstruktives Feedback sehen muss, dass man sich eben sorgt um das, was passiert und nicht dem Landesvorstand blind vertraut. Dafür sind wir keine Piraten. So, eine Frage aus dem Bett vielleicht noch eben, wann gingen die postalischen Einladungen raus? Die postalischen Einladungen sind gestern rausgegangen. Welche Poststempel? Also vom Datum her, dann von gestern. Danke. Also das sind alle für die Aufstellungsversammlung in meiner Tagen und für die Aufstellungsversammlung im Januar in den verschiedenen Wahlkreisen, die das angemeldet haben. Von mir nochmal ein Dankeschön an Udo Vetter fürs kurzfristige Erscheinen und Beantworten der doch sehr zahlreichen Fragen. Aber der hört mich, glaube ich, gar nicht mehr. Der ist taubstumm. Ich werde euch jetzt verlassen. Auf Wiedersehen. Ciao, Chrissy, schönen Abend noch. Tschüss. Ja, ich danke auch allen, die hier sich die Zeit genommen haben, diesen Samstagabend mit Satzungsfragen und Formalfuß zu verbringen. Es tut mir leid, dass ich euch den Samstagabend gekostet habe wegen der Aufregung dazu. Das war bestimmt keine Absicht. Und ich hoffe, dass ihr alle kommt zur Aufstellungsversammlung und dann, denke ich mal, werden wir sehen, dass wir eine tolle Aufstellungsversammlung hinbekommen. Und danke an meine Vorstandskollegen, die es so schnell ermöglicht haben, heute noch zusammenzutreffen, auch noch vollzählig. Ich bin begeistert. Danke. Da kam jetzt gerade noch was ins Bett rein, Zeile 159. Ja, also Paragraph 5 sind Vertreterversammlungen. Das ist eine Sache, die für uns gar keine Rolle spielt, da wir keine Delegierten haben auf keiner Ebene. Gott sei Dank. Ja, ich wünsche einen schönen Abend und ich bin jetzt auch wieder raus. Genießt den Abend, macht was aus eurem Wochenende und guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao. Genau, immer noch mal einen guten Rutsch. Wenn keine Fragen mehr offen sind, würde ich mich dann jetzt auch verabschieden. Eine Bitte noch, chattet ihr bitte im Chat und nicht im Protokollpad. Danke. Dankeschön. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Und alle, die diskutieren wollen, können das gleich wenigstens im dicken Engel dann weitermachen. Also wer Lust hat, dann einfach hochkommen. Dann noch schnell einen guten Rutsch und tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.